Was wird يوم القيامة passieren? Was wird passieren, wenn Allah subhanahu wa ta'ala fragt, لمن الملك اليوم? Wem gehört die Gesetzgebung heute? Wie wollt ihr vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen? Wie wollt ihr euren Rabb ansehen, dessen Hak ihr nicht beschützt habt? Und ihr habt nur Durus gemacht, womit der Staat zufrieden ist? Was macht ihr an diesem Tag, wenn Allah subhanahu wa ta'ala fragt, لمن الملك اليوم? Wem gehört heute diese Hakimiyah? Wem gehört diese Hukum? Und ich sage dir Folgendes, wenn du in Dunya Hakim ya Allah subhanahu wa ta'ala nicht gegeben hast, wirst du es bei Yawm al-Qiyamah auch nicht machen.